So, nächster Anrufer. Sabine? Hallo? Hallo? Kommst du sau? Och Gott, Hans-Peter. Ja? Was willst du denn schon wieder? Digga, dich haben auch noch. Dich holen die Hunde auch nicht mehr, ne? Nee. Hä? Nee. Mit dir will echt keiner was zu tun haben, oder? Ja. Ich glaube, du kriegst gut. Auch nie eine Freundin. Du wirst auch immer dein ganzes Leben am Rechner vergammeln, oder? Ja, ich bin ein Kellerkind. Und was bist du? Kellerkind. Ein Kellerkind? Ja. Ein Kellerkind? Ja, genau. Achso. Heimscheißer. Ja. Was? Heimscheißer. Nicht aufpassen, Alter. Was? Was hast du gesagt? Nee, was hast du gesagt? Nix. Doch, du hast doch gerade was gesagt. Ja, was ich gesagt? Bist du schlecht drauf? Ja. Warum? Weil die Nummer so teuer ist jetzt. Aber du hast es doch. Du hast doch sonst keine Ausgaben außer deinen Internetkosten. Ich meine, Klamotten. Du hast auch keine Freundin, die du einladen kannst. Oder einen Kollegen oder so. Und eine Freundin. Du hast auch keine Freundin, mit denen du auf Party gehst. Also, was pisst du dich an, Mann? Ja, ich hab halt kein Geld. Nee, du hast kein Geld. Ich hab kein. Ach, weil du kein Geld hast, hast du keine Freundinnen und Freunde. Ja. Ach so, ja, dann entschuldige bitte. Ich hab Verständnis, Mann. Okay. Okay, Mann. Sind wir alles jetzt, klar. Sind wir jetzt Freunde? Was? Sind wir jetzt Freunde? Ja. Ja? Okay. Okay, dann, ne? Ja. Tschüss, du Spinner. Tschüss. Tschüss. Ja, das war unser Freund Hans-Peter. Und was darf zu einer geilen Show?